Good morning, my wonderful friends. Guten Morgen, meine wundervollen Freunde. We are continuing in Romans chapter 8 and the Passion translation. Wir gehen weiter in Römer 8 mit der Passion Übersetzung. And we are at verse 35. Wir sind bei Vers 35. You know, when we hear the word divorce, wenn wir das Wort Scheidung hören, it always triggers different reaction in different people. Löst es immer unterschiedliche Reaktionen bei den verschiedenen Menschen aus. Look, the Passion puts the word divorce also in here. Schau, die Passion benutzt auch hier dieses Wort Scheidung. There is an impossible divorce. Eine Scheidung ist nicht möglich. Look at verse 35. Schau Vers 35 an. Who could ever divorce us from the endless love of God's anointed one? Wer könnte uns jemals von der endlosen Liebe des Gesalbten Gottes scheiden? I love the way the Passion puts this. Ich liebe es, wie die Passion es ausdrückt. Because a divorce is something that is final. Denn eine Scheidung ist etwas, das endgültig ist. Separation, you know, people separate and then they come back and then they separate. Trennung ist, weißt du, Menschen trennen sich und kommen wieder zusammen, sie trennen sich wieder. But when the divorce paper has been signed, aber wenn die Scheidungspapiere unterschrieben wurden, then marriage is over. Ist diese Ehe beendet. Look what Paul says. Schau, was Paulus sagt. Then he continues to the question that he himself asked. Dann geht er zu der Frage über, die er selber gestellt hat. He answers the question. Er beantwortet die Frage. Absolutely nobody. Absolut niemand. There is nobody who can divorce you from the endless love of God. Es gibt niemanden, der dich von der unendlichen Liebe Gottes scheiden kann. That of course has been demonstrated in Christ Jesus. Die Liebe, die natürlich durch Jesus Christus zum Ausdruck kam. You know, and once again we always come back to Jesus Christ. Und einmal mehr kommen wir zu Jesus Christus zurück. We have to come to this understanding that is so deep in our hearts. Wir müssen zu diesem Verständnis kommen, das so tief in unseren Herzen ist. That every time you take Jesus out of the equation, you're in trouble. Dass du jedes Mal in Schwierigkeiten bist, wenn du Jesus aus der Gleichung nimmst. See, God, how could God have shown His love for you without Jesus? Wie hätte dir Gott ohne Jesus seine Liebe zeigen können? Somebody had to give His life to prove the love. Jemand musste sein Leben geben, um die Liebe zu beweisen. And Jesus did that. Und Jesus hat dies getan. So Paul says, he continues, he says, for nothing in the universe has the power to diminish his love towards us. Paulus sagt weiter, denn nichts im Universum hat die Macht, seine Liebe zu uns zu schmälern. I have come to the true comprehension in my heart. Ich habe das wahre Verständnis in meinem Herzen gefunden. That we can never put enough emphasis on how much we are loved by God. Dass wir nie zu sehr betonen können, wie sehr wir von Gott geliebt werden. So even if you had an incredible revelation how much He loves you through Jesus Christ. Sogar wenn du eine unfassbare Offenbarung hast, wie er dich durch Jesus Christus liebt. It is something that we have to repeat to our own hearts. Ist es etwas, was wir unserem eigenen Herz gegenüber wiederholen müssen? Because all the love that we have experienced in this world is conditional. Weil all die Liebe, die wir auf dieser Welt erlebt haben, an Bedingungen geknüpft ist. At the latest, when we become enemies of the people, that love is over. Spätestens, wenn wir Feinde dieser Menschen werden, ist es mit dieser Liebe vorbei. Look at this. I've seen this within family. Ich habe dies in Familien gesehen. Oh, I love you, I love you, I love you. Oh, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. And then this person does something that is deeply, deeply hurting us. Und dann tut diese Person etwas, das uns tief, tief verletzt. And now that love does not have the same strength anymore. Und jetzt hat diese Liebe nicht mehr die gleiche Kraft. Because in this world, outside of God, we cannot experience agape love. Denn in dieser Welt, außerhalb von Gott, können wir die Agape-Liebe nicht erfahren. This is why God's love is so shocking to us. Das ist der Grund, warum Gottes Liebe so schockierend für uns ist. This is why we constantly have to tell our own hearts. Deswegen müssen wir unserem Herzen immer wieder sagen, God's love through Jesus is perfect. Gottes Liebe durch Jesus ist perfekt. It's unconditional. Sie ist bedingungslos. And there is no way I can ever be divorced from it. Und es gibt keine Möglichkeit, dass ich jemals von ihr geschieden werde. There is nothing in the universe that has the power to diminish this love, the Bible says. Es gibt nichts im Universum, was diese Liebe schmälern könnte, sagt die Bibel. So look. Schau. If there is nothing in the universe that can diminish diminish that love, wenn nichts im Universum diese Liebe schmälern kann, that means you can do whatever you want. He will not love you less. Heißt das, du kannst tun, was du willst. Er wird dich nicht weniger lieben. Let me make this very drastic. Lass mich das sehr radikal ausdrücken. You can spit into his face and say, I hate you, and the answer will be, and I love you. Du kannst ihm ins Gesicht spucken und sagen, ich hasse dich, und die Antwort wird sein, und ich liebe dich. You know, there's something that Christians find it very hard to comprehend. Es gibt etwas, was für die Christen schwer zu verstehen ist. That when the sinner who is very wicked rejects the love of God, dass der Sünder, der sehr böse ist, der die Liebe Gottes zurückweist, and at the end of his life he has the punishment that he actually deserves, which is eternal condemnation, und am Ende seines Lebens die Strafe bekommt, die er eigentlich verdient, nämlich die ewige Verdammnis, but now God looks at him differently, dass Gott ihn nun anders ansieht. Now God looks at him and says, well, you have what you deserve. Gott schaut ihn an und sagt, nun, du hast, was du verdient hast. But that's not true. Aber das ist nicht wahr. You see, no sinner goes to hell, even if he is as evil as Hitler was. Kein Sünder kommt in die Hölle, selbst wenn es so schlimm ist wie Hitler. Because God stopped loving him. Weil Gott aufgehört hat, ihn zu lieben. The Bible says God has no pleasure that the wicked should perish. Die Bibel sagt, Gott hat keinen Gefallen daran, dass die Bösen umkommen. We find it so hard to comprehend such a love that is so perfect. Wir finden es so schwer, eine Liebe zu verstehen, die so perfekt ist. So then why does the sinner have to go to hell? Warum also muss der Sünder in die Hölle gehen? Never because God now doesn't love him. Niemals, weil Gott ihn jetzt nicht liebt. Never. Niemals. But because if a righteous and just and perfect God, wenn ein gerechter und perfekter Gott, acts against his own righteous and just nature, gegen seine eigene gerechte Natur handelt, that means he's not righteous anymore. Bedeutet das, dass er nicht mehr gerecht ist. And if God is not righteous, who wants to serve that God? Und wenn Gott nicht gerecht ist, wer will dann diesem Gott dienen? But let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. For every sinner that has rejected the love of God, über jeden Sünder, der die Liebe Gottes zurückgewiesen hat, and who is in hell, und der in der Hölle ist, God weeps over him. Weint Gott. I guarantee this. Das garantiere ich. How do we know this? Wie wissen wir das? Well, look, we have been told in Romans chapter 5. In Römer 5 wird uns gesagt, that God has already loved us while we were still his enemies and sinners. Dass Gott uns schon geliebt hat, als wir noch seine Feinde und Sünde waren. We are told that the love of God is eternal. Es wird uns gesagt, dass die Liebe Gottes ewig ist. So even when people have rejected God's love, he has not stopped loving them. Auch wenn die Menschen Gott abgelehnt haben, hat er nicht aufgehört, sie zu lieben. But because of his righteous nature, when we reject the kindness of God and the sacrifice of Jesus, wenn wir aufgrund seiner gerechten Natur, seine göttliche Güte und das Opfer Jesu ablehnen, the only thing that is left is justice. Ist das Einzige, was bleibt, die Gerechtigkeit. So always remind yourself. Erinnere dich immer daran. Nothing has the power to diminish his love towards us. Nichts hat die Kraft, seiner Liebe uns gegenüber zu schmälern. Which means it doesn't matter what I do, he will never love me less. Das heißt, es ist egal, was ich tue, er wird mich nie weniger lieben. But it means something else too. Doch, es bedeutet auch noch etwas anderes. It doesn't matter how much I do for him, he will never love me more. Es spielt keine Rolle, wie viel ich für ihn tue, er wird mich nie mehr lieben. And this is something that is hard for many to understand. Und das ist etwas, was für viele schwer zu verstehen ist. I'll talk more about this tomorrow. Morgen spreche ich mehr darüber.